Teil 1 von Kinder- und Hausmärchen von den Brüdern Grimm. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Dr. Allwissend. Es war einmal ein armer Bauer namens Krebs, der fuhr mit zwei Ochsen ein Fuder Holz in die Stadt und verkaufte es für 2 Taler an einen Doktor. Wie ihm nun das Geld ausbezahlt wurde, saß der Doktor gerade zu Tisch. Da sah der Bauer, was er schön aß und trank, und das Herz ging ihm danach auf, und er wäre auch gern ein Doktor gewesen. Also blieb er noch ein Weilchen stehen und fragte endlich, ob er nicht auch könnte ein Doktor werden. »Oh ja«, sagte der Doktor, »das ist bald geschehen. Erstlich kauft er ein ABC-Buch, so eins, wo vorne ein Gockelhahn drinnen ist. Zweitens macht er einen Wagen und deine 2 Ochsen zu Geld und schafft dir damit Kleider an und was sonst zur Doktorei gehört. Drittens lass dir ein Schild malen mit den Worten »Ich bin der Doktor Allwissend« und das oben über deine Haustüre nageln. Der Bauer tat alles, wie es ihm geheißen war. Als er nun ein wenig gedoktert, aber noch nicht viel, war einem reichen großen Herrn Geld gestohlen. Da ward ihm von dem Doktor Allwissend gesagt, der in dem und dem Dorfe wohnte und auch wissen wüsste, wo das Geld hingekommen wäre. Also ließ der Herr seinen Wagen anspannen, fuhr hinaus ins Dorf und fragte bei ihm an, ob er der Doktor Allwissend wäre. Ja, der wäre er. So sollte er mitgehen und das gestohlene Geld wieder schaffen. Oh ja, aber die Grete, seine Frau, müsste auch mit. Der Herr war das zufrieden, ließ sie beide in dem Wagen sitzen und sie fuhren zusammen fort. Als sie auf den adlichen Hof kamen, war der Tisch gedeckt, das sollte er erst mitessen. Ja, aber seine Frau, die Grete, auch, sagte er, und setzte sich mit ihr hinter den Tisch. Wie nun der erste Bediente mit einer Schüssel schönem Essen kam, stieß der Bauer seine Frau an und sagte, Grete, das war der Erste, und meinte, es wäre derjenige, welcher das erste Essen brächte. Der Bediente aber meinte, er hätte damit sagen wollen, das ist der erste Dieb, und weil er es nun wirklich war, ward ihm Angst, und er sagte draußen zu seinen Kameraden, der Doktor weiß alles, wir kommen übel an, er hat gesagt, ich wäre der Erste. Der Zweite wollte gar nicht herein, er musste aber doch. Wie der nun mit seiner Schüssel hereinkam, stieß der Bauer seine Frau an, Grete, das ist der Zweite. Dem Bedienten ward ebenfalls Angst, und er machte, dass er hinauskam. Dem Dritten ging's nicht besser, der Bauer sagte wieder, Grete, das ist der Dritte. Der Vierte musste eine verdeckte Schüssel hereintragen, und der Herr sprach zum Doktor, er sollte seine Kunst zeigen und raten, was darunter lag. Es waren aber Krebse. Der Bauer sah die Schüssel an, wusste nicht, wer sich helfen sollte, und sprach, ach, ich armer Krebs. Wie der Herr das hörte, rief er, da, er weiß es, nun weiß er auch, wer das Geld hat. Dem Bedienten aber ward gewaltig Angst, und er blinzelte den Doktor an, er mögt einmal herauskommen. Wie er nun hinauskam, gestanden sie ihm alle 4, sie hätten das Geld gestohlen. Sie wollten es ja gern herausgeben und ihm eine schwere Summe dazu, wenn er sie nicht verraten wollte. Es ging ihnen sonst an den Hals. Sie führten ihn noch hin, wo das Geld versteckt lag. Damit war der Doktor zufrieden, ging wieder hinein und sprach, Herr, nun will ich mein Buch suchen, wo das Geld steckt. Der 5. Bediente aber kroch in den Ofen und wollte hören, ob der Doktor noch mehr wüsste. Er saß aber und schlug sein ABC-Buch auf, blätterte darin hin und her und suchte den Göckelhahn, weil er ihn nun nicht gleich finden konnte, sprach er, »Du bist doch darin und musst doch heraus.« Da meinte der im Ofen, er wäre gemeint, sprang voller Schrecken heraus und rief, »Der Mann weiß alles.« Nun zeigte der Doktor allwissend dem Herrn, wo das Geld lag, sagte aber nicht, wer es gestohlen hatte, bekam von beiden Seiten viel Geld zur Belohnung und ward ein berühmter Mann. Ende von Dr. Allwissend. Aufgenommen von Julia Niedermeyer, Wien.